ihrem goldenen Land. Und ob wir opfern sollten, unser Gesieg, so wie wir siegen wollten. Voran, voran, Walzer, voran, voran, voran. So golden die Motoren, voran, voran. Wir sind im Sieg versporen, uns trägt und treibt des Führers Geist. Wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist. Wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist.